Ho, ho, ho! Einen winterlich-weihnachtlichen Podcast präsentiert euch Cowabunga Play, der Blockcast für Video- und Computerspiele. An den Mikrofonen sind für euch die Cowabunga Play Singers, der 16-Bit-Malo als Geist der vergangenen Spiele und Captain M, immer am Puls der Zeit. Last but not least, als Gast unsere kreative Lektorin Kati mit Spielen aus der Zukunft. Frohe Unterhaltung, euer Santa Gaming Klaus. Oh Weihnachten, der Scheiß war voll! The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Wunderschönen Podcast-Abend, liebe Hörer. Hier spricht euer Captain M vom Cowabunga Podcast, eurem Podcast für Video- und Computerspiele. Ich habe mir in dieser besinnlichen Adventszeit Verstärkung mitgebracht. Neben mir die bezaubernde Kati. Hallo. Hallo. Und natürlich mein Kompagnon, der 16-Bit-Malo. Ho, ho, hallo. Kati, du bist heute unser Gast im Podcast. Aber eigentlich bist du keine Fremde. Mir nicht und auch dem 16-Bit-Malo nicht und auch der Cowabunga-Gemeinde. Stell dich doch mal kurz vor, was sind deine Aufgaben in der, im Cowabunga-Team? Oh, das kommt jetzt ziemlich überraschend, damit habe ich gar nicht gerechnet. meine Aufgaben sind eigentlich die Gestaltung der Website und das Lektorat der eingereichten Texte. Wichtig, wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zu unseren Prüfungsfragen sozusagen. Mhm. Die erste Frage, die wir ja jedem Gast stellen, ist, wann war denn dein erster Kontakt mit Computer und Videospielen? Ja, mein erster Kontakt, der war im Alter von 10, 11 Jahren. Damals habe ich einen Amiga 500 bekommen und mich an der Spielevielfalt dieses PCs doch erfreuen können. Und Konsolen, ungefähr mit 12 Jahren habe ich mir, glaube ich, sogar von meinem eigenen Geld ein Gameboy gekauft. Das ist richtig, ja. Das ist beeindruckend. Ja. Also, Wahnsinn. Dann war das dein erster Computer auch. Der Amiga, ja. Der war mein erster Computer. Prägend. Prägend. Prägend. Konsolenerfahrung hattest du auch die eine oder andere, ne? Ja, die PlayStation, also One, würde man jetzt wohl sagen. Kenne ich ja. Schon gehört. Die durfte ich meinen eigenen, konnte aber damit nicht ganz so viel anfangen. Also ich habe damit Resident Evil gespielt, das war auch ein super Spiel, aber ansonsten konnte ich mit der Konsole nicht wirklich, also Konsolen an sich sind nicht so meins, also ich präferiere doch eher den PC. Könntest du uns denn deine Lieblingsspiele nennen? So Top 3 mäßig. Also ich würde es jetzt auf Genre runterbrechen, also Click-and-Point-Adventure, Monkey Island natürlich, Grim Fandango und etwas Neueres, Black Mirror. Und das andere sind dann auch Bausimulationen, also Anno-Reihe oder Siedler. Und naja, weil ich ein Mädchen bin, auch Sims. Gibt auch Jungs, die das mögen. Ja, der eine oder andere. Irgendwo sollen ja die ganzen Fans herkommen, wenn das doch so großartig verkauft wurde. Ja, und was führt dich zu Cowabunga Play? Das ist ganz kurz zu beantworten. Ich bin gezwungen worden. Von dir, Captain M. Gibt es eigentlich irgendeinen Freiwilligen außer dir, Captain? Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, sondern die Hörer interessieren sich vielmehr für die... Give me the news. In den News wollen wir uns heute die Spiele im Dezember anschauen. Wir schauen uns die Releases an. Es beginnt mit Star Wars The Old Republic Galactic Starfighter. Ist das ein Add-on zu dem... Das ist ein Add-on. Gut. Zu dem Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Ist bestimmt gut. Bestimmt. Bei Star Wars? Das ist sicher ja. Star Wars. Also. Naja, der nächste Titel, den da freue ich mich sehr drauf, Baphomets Fluch, der Sündenfall. Das ist der fünfte Teil der Serie, Baphomets Fluch. Und für all die, die Baphomets Fluch noch nicht gespielt haben, ist ein klassisches Click-and-Point-Adventure. Und die ersten beiden Teile waren ja super großartig, phänomenal. Im Mittelpunkt steht ein gewisser George Stobbart, seines Zeichens Archäologe, der ja immer mit historischen Elementen konfrontiert wird und Fälle löst. Also ersten beiden Teile grandios, 3 und 4 nicht zu empfehlen. Weiß nicht, hatte hier einer von euch gespielt? Bei dir weiß ich's? Ja. Teil 3, grottenschlecht. Der fünfte geht aber wieder zurück in die alte und der fünfte, Optik. Ja. Der fünfte hat diesen klassischen Zeichenstil, sieht eigentlich aus wie die ersten beiden, nur in schön. Also wirklich schön, hochauflösend. Und soll wieder zurück zu den Wurzeln kehren, auch spielerisch. Weil beim dritten Teil war es ja so, dass du so Tomb Raider-ähnliche Action-Adventure-Elemente hattest. Musstest so Kisten schieben und sowas. Musstest du mit der Frau spielen, das war jetzt aber auch nicht so. Das wäre nicht so schlimm gewesen, das, aber dieses Schiebekram da, Schieberätsel, das war absoluter Mist. Also das muss wohl ja, der Zeit geschuldet gewesen sein. Eben, das war so. Und der vierte, den habe ich gar nicht erst gespielt. Was übrigens mal ein schönes Thema wäre für eine gesonderte Runde, nämlich, dass es viele wunderbare Point-and-Click-Adventures gibt, die irgendwann mal sich überlegt haben, wir müssen was anderes machen. Und dann schrecklich wurden. Oh ja. Simon the Sorcerer oder wird manche einen Platz ja dann mehr oder weniger gut hingekriegt, aber ja gut, vielleicht mal für ein anderes Thema. Sehr gut. Überraschenderweise. Und das ohne Maussteuerung. Finde ich auch. Einziger Wermutstropfen bei dem Teil ist jetzt, dass es episodenmäßig erscheint, wobei es nur 2 Episoden sind. Also der erste ist jetzt im Dezember erschienen und wenn alles glatt läuft, nächsten Monat wird auch der zweite Teil erscheinen. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Nächstes Spiel ist Rainbow Moon für die PlayStation Vita. Ich glaube, das ist so ein Strategie-RPG-Mix. Habe ich schon mal gehört. Moon. Wenn mich nicht alles täuscht, war das Spiel, was ich mir neulich sogar fast runtergeleitet habe, den PlayStation Store. Ja. Das ist tatsächlich so ein Final Fantasy Tactics ähnliches Spiel. Sah ganz schön aus und ja, meine Überlegung war eigentlich eher monetären Gründen geschuldet, nämlich das kostete nur 1,99 Euro, aber auch dafür konnte ich mich dann nicht durchringen. Aber es sah schön aus. Geizkragen. Ja. Dann haben wir Neverwinter Shadowmantle. Das ist wohl ein Add-on zu Neverwinter Online-Reihe. Zumba Fitness World Party. Schon wieder? Schon wieder, ja. Es scheint wohl monatlich zu erscheinen oder nie. Danach dann Zumba Kids, The Ultimate Zumba. Ja. Ähnlicher Fall. Dann Four Elements für den 3DS. Klingt nach Rätsel, Spaß irgendwie. Spaß in Anführungszeichen. Oh. Aquanoid 2 Reloaded. Ich finde Titel, die den Namen Reloaded benutzen müssen, die generell verboten werden. Außer das Spiel Reloaded. Außer, ja, okay. Das ist berechtigt. Bravely Default, das hört sich cool an. 3DS-Titel, keine Ahnung. Gomo, das ist das neue Adventure von Dedelic. Hab ich gesehen heute, den Trailer habe ich mir angeschaut, da spielt man so eine Art Kartoffelsack. Ah, endlich, endlich. Endlich. Ja, ich habe ihn nur halb mir angeschaut, aber sah ganz putzig aus, vom ersten Bild her. Gran Turismo 6, dachte ich auch schon, das wäre letzten Monat erschienen. Nee, das wird so quasi der Schwarmgesang auf der PlayStation 3 werden. Okay. Soll wohl recht schick aussehen, wie man es erwarten kann, aber ja, ich fand damals Gran Turismo 1 ganz toll, Teil 2 noch toller und dann habe ich aufgehört, das toll zu finden und werde es mir wohl nicht holen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich ganz unterhaltsam ist. Für so ein Rennspiel. Ja. Scribblenauts Unlimited für den 3DS und die Wii U. Tja, ist ein nettes Spiel. Für den PC zumindest. Das ist nicht dieses Superhelden-Ablegerspiel, oder? Nee. Das ist der Vorgänger, den wir hier auch haben. Wir hier. Ja, wir hier. Im Studio. Ah. Dann kommt Peggle 2 raus. Peggle 2. Und gleich nachdem Peggle 2 erscheint, kommt auch Soldatenspiel raus für den PC. Sowas gibt es noch. Soldatenspiel. Ja. Du weißt mal, worum es geht. Basketball Manager 2014. Da möchte ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. OMSI 2, der Omnibus-Simulator, ganz oben auf meiner Liste. Und We Hit You. We Hit You, was für ein Wortspiel. Das finde ich sehr gut. Ja klar, The Walking Dead 2, Season 2 erscheint. Wie ich schon letztes Mal sagte, Trailer sieht vielversprechend aus. Die können kaum was falsch machen. Oh, ja. Und die können jede Menge falsch machen, aber ich bin genau optimistisch, dass das... Ich bin ein bisschen Fanboy. Telltale und so. Telltale, da habe ich gleich noch eine Information zu, die recht interessant ist. Könnte sein. Sein könnte. Ja. Mein Gestüt 3D. Ein Leben für Pferde. Oha. Ist doch ein Spiel für dich, oder nicht? Absolut. Ich habe da schon lange drauf gewartet. Oh, Xbox One. Halo. Spartan Assault. Na, warum sagt denn keiner was? Wir brauchen ja wirklich nochmal so einen Xbox-Experten, glaube ich. Ich glaube auch. Halo habe ich echt noch nie gespielt. Ja, ich schon, aber ich bin halt nicht der Shooter-Freund, deswegen dann doch lieber Batman, aber naja. Ja, dann gab es diese Woche eine kleine Ankündigung von Telltale auch. Zwei Spiele wurden angekündigt. Ich glaube, da muss ich nichts mehr weiter zu sagen. Ja, war es das, was du sagen wolltest? Ich denke mal schon. Willst du es vielleicht ankündigen? Nee. Okay. Dann gibt es zum einen, wurde gesagt, dass Game of Thrones erscheint als Adventure. Ja. Was ich persönlich ein bisschen kritisch sehe, aber... Ich gar nicht. Also ich bin mehr als interessiert daran, weil die RPGs oder ja, Spiele in der Art und Weise gibt es ja genügend, auch für Herr der Ringe, auch für Game of Thrones. Das ist ja schon ein Spiel, was rausgekommen ist. Deswegen finde ich eigentlich mal die Herangehensweise sehr interessant und bin eigentlich auch echt gespannt. Aber wie gesagt, Telltale, wenn es jemand kann, dann können die das. Ja, das sehe ich ähnlich, nur das ist auch der Grund meiner Besorgnis, weil ich so einen gewissen Overkill sehe in dem, was Telltale jetzt gerade rausbringt und auch gerade mit Game of Thrones eine gerade sehr populäre Marke dann zu so einem Spiel verwursten, im Anbetracht der Tatsache, dass auch bisher was rauskam, weil Spielen auch Game of Thrones nicht so gut war, bin ich eher pessimistisch, obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die was nicht Gutes rausbringen, aber ich lasse mich lieber positiv überraschen als negativ. Ja, die einzige Abnutzbefürchtung, die ich da tatsächlich auch sehe, ist die Spielmechanik. Wenn das immer wieder vorkommt, dass man per Quicktime-Events sich entscheiden muss, kann das tatsächlich sein, dass man dann irgendwann denkt, so, das habe ich jetzt schon zum 10. Mal gesehen. Und es soll sich ja an der Serie orientieren, nicht an den Büchern. Ne? Das ist ja auch nochmal recht interessant, wie ich finde. Ja, und dann das zweite ist Borderlands. Das Borderlands-Universum wird um eine Telltale-Adventure-Reihe erweitert. Da bin ich gespannt. Also wer Borderlands von euch gespielt hat und es kennt, der wird sich wundern, weil Borderlands jetzt nicht dafür bekannt ist, eine unglaublich komplexe Geschichte zu erzählen oder beide Teile auch nicht. Wo die sich mit dem zweiten Teil da schon ein bisschen mehr Mühe gegeben haben als der ersten. Hast du den gespielt auch? Also ich habe ihn nur gesehen. Ich habe tatsächlich nur gelesen, dass die sich bei der Story mehr Mühe gegeben haben, aber ich vertraue meinen Quellen. Ja, das finde ich immer gut, wenn man das sagen kann. Ja. Aber na gut, das ist eine spannende Welt. Also sicherlich kann man da Geschichten erzählen. Ja, der Stil ist auch interessant. Und der Stil ist interessant. Ich kenne das auch nur von Gameplay-Videos. Und der Stil erinnert mich, also wenn es jetzt sowas wie, es wird ein Adventure, erinnert mich ein bisschen so an die Runaway-Reihe, die ich sehr schätze. Und das ist also ein bisschen durchgeknallter. Also es ist auch wieder eins von den Spielen, die mich doch recht interessieren. Also wo ich mich auf den Release eigentlich freue. Ja. Und zu guter Letzt der Erscheinungen, die so erschienen sind. Starbound ist raus, beziehungsweise die Early Access Version von Starbound ist raus. Und wahrscheinlich werden jetzt 60% der Hörer sagen, Starbound habe ich noch nie gehört. Was ist denn Starbound? Dass die Frage einwerfen darf. Ich denke, ich werde Starbound nochmal in einem zukünftigen Podcast, wenn es dann fertig erschienen ist, dann auch nochmal im Detail besprechen. Aber im Grunde geht es darum, dass man ein Terraria im Weltall spielt. Das heißt, ich habe ein ganzes Universum von 2D-Planeten, die ich bereisen kann, die ich abbauen kann, die ich entdecken kann, wo ich craften kann, ähnlich wie bei Terraria oder Minecraft. Ich kann ganz viele Gebäude bauen, wenn ich möchte. Ich kann machen, was ich möchte. Kann mich da völlig austoben in dieser riesigen Sandbox an Planeten und Universen. Und ich habe es gespielt. Wie gesagt, die Early Access ist ja raus. und finde jetzt schon, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Da werde ich noch einiges in Zukunft drüber berichten. Ja. Also was eine News, die mich persönlich heute etwas überrascht, aber auch interessiert hat, ist, dass es GTA 4 ab heute für iPad und iPhone gibt. ja, das stelle ich mir auch sehr merkwürdig vor. Also ich bin ja dem mobilen oder dem Mobile Gaming nicht so wirklich zugetan und der Gedanke, ein GTA 4 auf einem iPad zu spielen, interessant. Ich habe mal nach näherer Information gesucht, konnte nicht wirklich viel finden, nur dass es halt ein bisschen HD gerenderter aussah. Ob es jetzt wirklich ein HD Remix ist, weiß ich nicht. Sah ganz nett aus, aber ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, den ich so nicht unbedingt erfahren möchte, aber für 5 Euro auf dem iPad oder iPhone, wenn es interessiert, kann man sich nicht beschweren. Auf keinen Fall, und da sieht man mal, wie hardwarestark diese Geräte dann schon sind. Ne? Ich meine, denke, klar, die Grafik wird vielleicht jetzt nicht so hochauflösend sein wie auf dem PC, aber allein, dass das umsetzbar ist, finde ich schon toll. Finde ich auch erstaunlich. Ja. Ja. Und wo wir schon bei Add-ons sind oder Umsetzungen, noch die kleine Anmerkung, dass es im April 2014, wie jetzt bekannt gegeben wurde, endlich das Story-Add-on zu The Last of Us geben wird auf der PlayStation 3, was ein bisschen nochmal die Vorgeschichte von Ellie erzählen wird, die ja auch schon in Form eines Comics veröffentlicht worden ist, aber das Ganze nochmal ein bisschen im Detail weiterspinnt. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Für mich The Last of Us ja das Spiel des Jahres und jede weitere Information dazu ist, oder jedes weitere Gameplay dazu ist einfach nur eine pure Freude. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, diese Information. Ähnlich verhält es sich mit dem Add-on zu GTA 5, was auch bekannt gegeben worden ist, dass es rauskommt. Nur nicht wann, aber wird auch storybedingt die drei Charaktere, also Michael, Trevor und Franklin, weiter bedienen. Ist noch nicht klar, ob es eine Vorgeschichte wird oder eine Weiterführung der Geschichte. Ja. Nur dass es halt weitere Storys geben wird mit den drei Hauptfiguren, finde ich schon sehr cool und ist natürlich auch nur zwangsläufig, aber schön, dass es relativ zeitnah hoffentlich bald passieren wird. Dann nochmal mein Appell an die PC-Umsetzung der GTA 5-Reihe. Also ich würde mir jetzt wirklich langsam mal ein Rockstar, wende ich mich gerade, einen Release-Termin für die PC-Version mitgeteilt bekommen. Ausgezeichnet. Ja, Release-Termine in der weiten Zukunft möchte ich auch noch kurz aufgreifen. Neulich wurde bei einer Pressevorführung von Sony bekannt gegeben, dass Uncharted 4 in der Entwicklung ist für die PlayStation 4. Und wer die bisherigen Teile gespielt hat, weiß, dass sie jeweils absolute Meilensteine waren, sowohl vom Gameplay als ja vom Gameplay vielleicht nicht unbedingt, weil es ja noch mehr zusammengeklaut ist, aber gut. Aber gerade optisch vom Szenario her immer fantastisch war. Und wenn dieses Spiel relativ in der ersten Jahreshälfte erscheinen wird, was ich nicht glaube, wäre das spätestens der Grund, sich auf jeden Fall eine PlayStation 4 zu holen, weil dann weiß man, was diese Konsole wirklich drauf hat. Und schauen wir mal. Piraten-Setting wird vermutet, wird das Spiel umgeben. Ja. Ist ja gerade sehr populär. Tatsächlich. Vielleicht ja. Piraten-Zombies, das wäre natürlich. Piraten-Zombies, das wäre großartig. Der Oberhammer, aber schauen wir mal. Das wird jedenfalls großartig werden. Ja. Und noch kurze Randbemerkung: Doom wird in diesem Monat 20 Jahre alt, Doom-Jubiläum. Wer es mal wieder rauskramen sollte, möchte, sollte es tun, ist immer noch Doomig. Ein doomiges Vergnügen. Hin und wieder spiele ich es tatsächlich noch. Tja. Ja. Auch auf iPhone, iPad erhältlich. Und dann habe ich noch ein paar Kawabanga interne News. Und zwar möchte ich einmal auf die wunderbare Videospiele-Welten-Galerie hinweisen, die stetig erweitert wird. Wir alle, die wir hier gemeinsam spielen, bannen das ein oder andere Mal die schönsten Erlebnisse auf Foto und präsentieren die euch in einer Galerie, die ständig erweitert wird. Das solltet ihr euch anschauen. Ich werde es in den Shownotes natürlich verlinken. Ich vielleicht auch mal an dieser Stelle mal eingeworfen. Ja. Ich meine, wenn du dir dann die PS4 holst, dann kannst du dir ganz einfach Screenshots machen. Wenn, ja. Ja. Und dann als kleines Weihnachtspräsent für unsere Hörer möchte ich zukünftig eine spezielle Podcast-Galerie einführen, wo wir zum einen Bilder der Spiele, die wir hier vorstellen, reinbringen und zum anderen ein paar studiointerne Fotos mit beigeben. Das könnte vielleicht den einen oder anderen für euch interessieren. Pikant, ja. Ihr könnt mal hinter die Kulissen so ein bisschen schauen, wie das hier abläuft. Und ja, viel Spaß damit. Und jetzt geht's los mit Indie-Flash-Papier. Unterstützung geholt. Kathi, du hast ein Spiel vorbereitet, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Es handelt sich dabei um das Spiel Stardew Valley, das aus dem Indie-Entwicklerstudio Shucklefish stammt. Shucklefish zeichnet sich auch für das eben schon genannte Starborn verantwortlich. In diesem Fall ist es aber so, dass das Entwicklerteam nur aus einer Person besteht, was dann vermutlich auch etwas mit dem Release zu tun haben wird, beziehungsweise dem Verschieben des eigentlichen Release-Datums. Eigentlich sollte das in diesem Jahr noch erscheinen. Deswegen wollte ich es auch in dieser Weihnachts-Podcast-Sendung vorstellen, weil ich mich im Grunde schon darauf gefreut hatte und dachte, ich könnte das dann um Weihnachten rum auch mal anspielen. Aber leider hat sich der Release nun mal verschoben. Wenn es dem Spiel gut tut, ist, dann soll es halt noch, dann soll es halt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Diese faulen Indie-Entwickler. Also es ist ein es soll ein Bauernhof, also Farmlife-RPG für den PC werden. Die Grafik ist im Pixel-Stil und es ist eine isometrische Perspektive. Bei dem Spiel geht es darum, sich ein Leben auf einer Farm einzurichten, in einem Tal, eben diesem Stardew Valley, mit unterschiedlichen Bewohnern, also NPCs. Diese NPCs kann man unter anderem, also man kann sie heiraten, man kann mit ihnen Kinder bekommen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das hat dann auch bestimmte Vor- oder Nachteile im Spiel. Muss man heiraten, um Kinder zu bekommen? Oder ja, muss man heiraten, um Kinder zu bekommen. Das ist nicht ganz so... Brüderie. Ja. Man baut sich sein Farmhaus. Man kann es von außen und von innen einrichten, dekorieren. Man kann oder man muss Pflanzen züchten, Tiere halten. Man wird in Höhlen nach Rohstoffen oder eben Schätzen suchen, in Dungeons gegen Monster kämpfen und gepaart ist das Ganze mit der Möglichkeit eines Vierspieler-Koops, das dann online oder auch LAN spielbar sein wird. Die ersten Infos sind auf der offiziellen Stardew Valley-Seite einzusehen. Die Seite ist seit Anfang diesen Jahres online. Es geht nicht ganz daraus hervor, wie lange schon das Spiel in der Entwicklung ist. Aber wie gesagt, seit Anfang des Jahres wird darauf aufmerksam gemacht. Bei Steam hat es schon grünes Licht bekommen. Also für das Steam Greenlight ist es freigegeben. Und auf der Website sind dann Vorab-Gameplay-Videos zu sehen, auf der man schon feststellen kann, dass die Grafik wirklich sehr also wenn man sich für im Indie-Bereich in diese Pixel-Grafik und so interessiert, ist das schon sehr ansprechend, was da die, was das Design angeht. Zum Gameplay selber, die Information, die man schon rausholen konnte, war, man erstellt sich einen Charakter, Mann oder Frau, und sucht sich individuell eben Hautfarbe, Haare, Kleidung aus, und man wird auch während des Spiels das immer wieder wechseln können. Also das ist so ein bisschen angelehnt, also das kennt man ja dann auch so bei Spielen wie Sims oder sowas. Auch wenn man da halt Wert drauf legt, man kann dann ja das immer wieder wechseln, ändern. Ein zusätzlicher Ansporn ist, dass bestimmte Kleidungsstücke während des Spiels erst zur Verfügung stehen, nach gewisser Zeit. Ja, das wird die Leute schon ansprechen, die eben doch sowas dann großen Wert legen. Es wird unterschiedliche Gebäude geben. Es gibt eine Gebäudeinnenansicht. Wie eben schon gesagt, außen und innen kann man das alles selbst gestalten. Ein Laden wird zur Verfügung stehen, in dem man sich dann das Nötigste immer wieder kaufen kann, an Deko, an Einrichtungsgegenständen. Des Weiteren gibt es verschiedene Landschaften, Wälder, Wiesen, Minen und eben auch Dungeons. Auch hier wird es so, wie man schon aus Videos sehen kann, möglich sein, dass man die Umgebung selber ändern kann. Also man wird da beziehungsweise Wälder abholzen können, man kann da seine Felder bestellen. Auf die Dungeons nochmal bezogen, da wurde extra nochmal darauf hingewiesen, das ist nur optional, also es wird keine Pflicht sein, in Dungeons zu gehen und gegen irgendwelche Monster oder was ähnliches zu kämpfen, aber wenn das eben manche Leute gerne machen, ist das eben noch so eine zusätzliche Möglichkeit, Belohnungen zu bekommen etc., so wie man das eben auch aus anderen Spielen kennt. Es wird einen Tag-Nacht-Wechsel geben, auch Jahreszeiten. Sehr schön ist der Soundtrack. von dem man schon, bei dem man schon einige Stücke eben bei den Gameplay-Videos hören kann. Die Musikuntermalung ist in Themes aufgeteilt, die den Jahreszeiten angepasst werden. Und man wird wohl auch während des Spiels mal wieder an bestimmten Stellen solche freischalten können, solche Musikstücke. Auch gibt es, vieles zu entdecken geben, noch geheime Bereiche und auch Bereiche, die erst durch bestimmte Dinge freigeschaltet werden können. Zum Bauern muss selber was zu sagen, also man wird dort Pflanzen anbauen, man wird Tiere halten. Bei Pflanzen, also Blumen, Obstbäume, Gras, also jeweils das, was, was man so auf einem Bauernhof oder so eben vermuten wird. Und bei Tieren, Hühner, Kühe, Schweine, Schafe, Enten etc. Und diese Tiere liefern dann unterschiedliche Produktionsgüter, also Milch, Wolle, Fleisch, Eier und das eben in unterschiedlicher Art und Weise. Es würde so sein, dass eine Kuh dann kein Fleisch liefert, sondern nur Milch, das Schwein dann Fleisch, das Huhn Fleisch und Eier, aber das wurde, darauf wurde extra hingewiesen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wichtig das ist, aber gut, war als Info dort zu lesen. Weiter geht es mit dem Crafting-System, bei dem man dann eben bestimmte Items produzieren wird, die einem dann die Arbeit erleichtern können. Ich komme nochmal aufs Skillsystem zu sprechen. Es wird in 6 Bereichen möglich sein, sich hochzuleveln. Im Farmen, im Mining, im Angeln, in der Nahrungssuche, dem Kampf und dem Glück. Das ist aber noch nicht weiter beschrieben worden, aber nur, dass das eben dann die unterschiedlichen Bereiche sein werden. Ich würde mir Glück auch gerne leveln können, das wäre sehr schön. Ja, im echten Leben wäre das schon was Feines. Wie poetisch. Ja. Genannt war auch die Möglichkeit der Aufwertung des Charakters, beispielsweise durch Ringe, dann eben mehr Power, Schuhe, Schutz. Also das immer nur so als Beispiele, als Infobeispiele. Das kennt man ja dann auch aus anderen RPGs und das eben jetzt im vereinfachten Stil. Es sind auch Events geplant, die zusätzlich Abwechslung im Gameplay bringen sollen. Und ich habe ganz am Anfang die NPCs genannt. Und zwar wird es 30 unterschiedliche geben, mit denen man in unterschiedlicher Art und Weise interagieren kann. Also das werden dann wohl auch Shopbesitzer sein, ganz normale Bewohner dieses Stardew Valley. Und dazu wird es dann noch 10 weitere NPCs geben, sogenannte Junggesellinnen und Junggesellen, die man dann auch heiraten kann und das auch gleichgeschlechtlich, je nachdem, wie die Präferenzen des jeweiligen Spielers sein werden. Politisch diese Ehepartner helfen dann auch im weiteren Spiel, bei der Arbeit etc. Und auch entstehende Kinder, ja, das ist das, was ich meinte mit dem Vorteile. Und auch Kinder, die eben aus diesen Verbindungen entstehen, werden dann zur Arbeit herangezogen. Ja, und das Spiel ist, ja, im Grunde ist das Spiel unendlich spielbar. Es hat also kein Ende. Nach 2 Jahren Spielzeit, wurde gesagt, gibt es ein Event, bei dem man zum Stardew Hero ernannt wird. Das ist aber auch nur ein Titel, der hat keine weitere Relevanz für das Spiel an sich. Aber ich denke, man soll das wohl belohnt sein, wenn man dann 2 Jahre, also wirkliche Spielzeit, am Ball geblieben ist. Gibt es da wohl sowas wie eine Geburtenkontrolle? Weil wenn man so viele Kinder macht, irgendwann ist das Valley ja auch voll, oder? Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht eine Armee an super Farmern, die dann das ganze Valley übernehmen, das wäre natürlich auch mal interessant. Aber gut, das wird man dann sehen. Würde man dann sehen. Und der Wiederspielwert soll auch dadurch gesteigert werden, dass zumindest, wie es dort genannt wurde, dass jedes neu begonnene Spiel immer wieder anders verlaufen wird. Also je nachdem, für was man sich entscheidet beim Charakter, also Mann, Frau, was für Partner man wählt und dann auch mit welchen, welche Levelpunkteverteilung man gibt. Also da wurde extra nochmal darauf hingewiesen, dass es dann eben nicht alles immer nur gleich ablaufen werden, nicht gleich ablaufen wird. Also erinnert hat mich das Ganze an 3 unterschiedliche Spiele. Einmal an Harvest Moon, was jetzt so das Bauernhofleben, das Farming etc. angeht. An Zelda, das Kampfsystem, Dungeons etc. Dann auch ein klein wenig an das DS-Spiel Animal Crossing, weil auch da gibt es dann solche, und ich gehe davon aus, dass es eben solche niedlicheren, kleineren Events sein werden. NPCs, mit denen man interagiert, Shops, in denen man dann Deko fürs Haus etc. kauft. Also es sind schon Anleihen an andere Spiele daran, ja, dabei zu finden. Und als Fazit würde ich sagen, es ist ein wirklich gutes Spielprinzip, das sicherlich seine begeisterten Spieler finden wird. Mich hat das schon nach 1-2 vorab Gameplay-Videos wirklich gebannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf und hatte, wie gesagt, schon gehofft, dass es Ende dieses Jahres rauskommen wird. Aber ich bleib dran und werde Steam oder auf der Steam-Plattform das Ganze weiter verfolgen. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann kannst du uns ja vielleicht nochmal deinen Eindruck schildern im Podcast. Ja, das werde ich dann gerne tun. Ja, ich fasse mich ein bisschen kürzer, was nicht zuletzt daran liegt, dass der Titel, den ich jetzt hier vorstelle, wahrscheinlich die oder der Indie-affine Spieler sicherlich schon gehört oder gespielt hat. Ich habe mir Gun Home angeschaut, habe es auch durchgespielt, wenn man das so nennen möchte. Wer noch nie was von Gun Home gehört hat, das ist prinzipiell eine Geschichte, eine Interaktive, die erzählt wird, die man aus der First-Person-Perspektive erlebt. Das Ganze wurde von der Fulbright Company entwickelt. Das sind zwei Menschen, die vorher bei Bioshock unterwegs waren und haben dafür entwickelt. Also kamen tatsächlich aus einem großen Hause. Und die haben halt mal einen ganz anderen Weg des Spielens beschritten. In Gun Home geht es darum, dass man in die Fußstapfen einer jungen Amerikanerin tritt und nach einjähriger Europareise zurück nach Amerika kommt, in das Haus ihrer Eltern. Wobei das ein neues Haus ist, denn die Eltern sind umgezogen. Dort angekommen findet man einen Zettel an der Tür von der kleinen Schwester, wo dann draufsteht: Katie, es tut mir leid, aber ich kann nicht da sein, wenn du wiederkommst. Es ist unmöglich. Bitte, bitte, versuch nicht herauszufinden, wo ich bin. Und darum geht's. Keiner ist zu Hause. Ihr wisst nicht, wo die Familie abgeblieben ist. Und ihr müsst euch durch die Räume des Hauses durchsuchen. Ihr könnt mit ganz vielen Gegenständen pseudo-interagieren, so nenne ich das, weil ihr könnt die Gegenstände zwar aufnehmen und anschauen, aber nicht viel mehr. Viel mehr auch nicht, so. Und das Spiel erzählt sich über Schlüsselobjekte, wo Audiologs abgespielt werden, und da hört man immer Tagebucheinträge von der Schwester, die zu euch spricht, und über Zeitungsartikel, die ihr findet. Erzählt sich so eine Geschichte, die auch ganz nett inszeniert wurde, die auch spannend erstmal ist, finde ich. Was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach, dass man nichts über diese Familie weiß und man kommt in dieses Haus und man lernt die Familie ein Stück weit kennen, weil man in ihre Privatsphäre eindringt. Also man kann jede Schublade durchwühlen, jeden Schrank und kann dort mehr oder weniger intime Details auch entdecken. Und da setzt die Fulbright Company genau an und bringt eine neue Idee ins Spiel. Also es zwingt den Spieler zu einer Entschleunigung, und das ist nicht jedermanns Sache. Mir hat es gefallen und ich finde, das macht das Spiel auch so spielenswert. Was mir nicht gefallen hat wiederum, ist die Geschichte. Das ist aber eine persönliche Sache. Ich fände, ohne spoilern zu wollen, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Darum geht's, das wird auch relativ schnell deutlich, und das ist nicht so mein Thema mehr. Und das mache ich dem Spieler mal nicht zum Vorwurf. Wer sich dafür interessiert, der findet es wahrscheinlich total spannend. Ich würde mir aber trotzdem mehr Spiele der Art wünschen und denke, dass mit Gun Home zumindest gezeigt wurde, dass man auch mal den Mut aufbringen kann, was ganz anderes zu machen. Dafür Applaus von mir. Und jetzt begeben wir uns in unsere gemütliche Runde. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Ja, jetzt wird es ein bisschen gemütlicher in unserer flauschigen Gesprächsrunde Talk to me. Und zwar haben wir uns das Thema Weihnachten und Winter vorgenommen und Videospiele und ob das überhaupt in diese Zeit passt. Naja, da habe ich so meine Zweifel daran. Möchtest du damit beginnen und uns erklären? Nee, mach erstmal weiter miteinander. Also ich kann für mich sagen, dass ich das schon verbinde miteinander ein bisschen. Es fängt in frühester Kindheit irgendwie an. Ich erinnere mich an ein Weihnachten, wo ich mir einen NES gewünscht habe, ein Nintendo Entertainment System. Und ja, ich muss 10 oder 11 gewesen sein, und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich den bekomme. Habe den Wunsch zwar ausgesprochen, mehrfach im Vorfeld, aber da habe ich nicht mit gerechnet, weil war ein teures Geschenk. Und dann bin ich auch in den Raum gegangen, wo die Geschenke aufgebaut waren, und habe auch so ein Playmobil ausgepackt und dachte, das wäre jetzt mein Geschenk. Und dann sagte mein Vater aber zu mir: Guck mal, Captain M, da hinten in der Ecke, was da ist. Und dann war er da. der Nintendo, das Nintendo Entertainment System mit der Dreierdiskette, Tetris, Nintendo World Cup und Super Mario war drauf. Großartig. Eines der schönsten Weihnachten, die ich je gehabt habe. Und ich hab's auch, hatte früher so einen kleinen Schwarz-Weiß-Monitor oben in meinem Zimmer. Da habe ich es dann angeschlossen und konnte feinste 8-Bit-Grafik in Schwarz-Weiß genießen. Man könnte ja meinen, dass wir in den 60ern geboren wurden, aber ich möchte jetzt deine Geschichte nicht in Frage stellen oder sonst wie. Du kennst meinen Schwarz-Weiß-Fernseher noch, der war gelb und klein. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Als das erste Mal bei mir warst, hatte ich ihn noch. Ich werde Fotos. Ich das erste Mal schicken. Bei dir war, da hat dein Bruder dich gegen Schienbein getreten. Ach, diese Geschichte, die natürlich völlig verfälscht hier wieder zum Besten gegeben wird. Denn es war andersrum, Freunde. Er trat dich gegen Schienbein, was sich aus der Fassung gebracht hat. Und ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Im Hause. Büb, büb, büb. Stimmt was nicht. Nun, wie dem auch sei. Als ich 10 oder 11 war, hatte ich mir ein Super Nintendo gewünscht, denn zu diesem Zeitpunkt war das NES ja schon ein wenig aus der Mode geraten. Darum bin ich ein wenig überrascht, dass das NES bei dir dann auf der Wunschliste stand. Wobei wir uns alterstechnisch ja auch ein wenig auseinander bewegen, aber wie dem auch sei, bei mir war es ähnlich. Ich möchte mich nicht auf das Alter festlegen, vielleicht war ich auch noch jünger. Ja. Bei mir war die Geschichte ähnlich. Auch ein Weihnachten, es muss so 1992 gewesen sein. Auch ich hatte den großen Wunsch, eine Nintendo zu erhalten. Ich hatte ja schon das NES, was ganz toll war, wobei ich mich da nicht mehr erinnern kann, wie ich sie bekommen hatte. Vermutlich auch ein Weihnachtsgeschenk, da das ja wirklich auch damals königliche Geschenke waren, diese Konsolen. Ähnlich wie sie es heute vielleicht sind, gerade für jüngere Kinder. Ähnlich wie bei dir waren auch die Geschenke da vorhanden, tolle Sachen, die ich da auspacken durfte, aber der ganz große Wunsch blieb dann doch unerfüllt und das dankbare Kind, das ich damals war, hat sich natürlich nicht beschwert und trotzdem haben meine Eltern mir meine Enttäuschung doch angemerkt und dann haben sie mir doch gerade vielleicht ein bisschen Fernsehen zu gucken und ich schaltete dann den Fernseher ein und mein Vater hatte dann schon, ohne dass ich es wusste, das Nintendo an den Fernseher angeschlossen und wie ich das anschaltete, und den Blick auf diese 56.000 Farben, die das Nintendo darstellen konnte, gesehen habe, wie Street Fighter über den Bildschirm flackerte, war ich hin und weg begeistert und sehr erfreut und hatte dann mein Super Nintendo. Was für feine Eltern wir hatten. Ja. Haben! Richtig. Also, nee, ganz, ganz schön. Also, ich hoffe, dass ich meine Kinder irgendwann mal meine potenziellen Kinder ähnlich überraschen kann mit so einem schönen Geschenk. Wenn sie dann noch überhaupt diese Konsolen spielen und nicht irgendwelche Chips implantiert haben, die ihnen diese Videospiele ins Gehirn verfrachten. Und das ist wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich hake noch mal kurz im selben Jahr ein, als ich den Nintendo bekommen habe. Da kann ich nämlich gleich eines der schrecklichsten Weihnachtsgeschenke nennen, die ich je bekommen habe. Ich habe ein Spiel bekommen für den Nintendo aus der Verwandtschaft, nachträglich, von egal von wem, was den Titel A Boy and His Blob getragen. Trägt auch heute noch. Und für ein junges Kind, was ich damals war, ist dieses Spiel der absolute Horror gewesen. Also es ist so eine Art Action-Adventure. Aus heutiger Sicht würde man es vielleicht nennen. Man spielt einem Jungen. Den Boy. Und der hat einen Blob. Ein kleines Schleimwesen neben sich. Und es kann diesen Blob füttern mit Gums verschiedener Geschmacksrichtungen und jede Geschmacksrichtung führt dazu, dass der Blob sich verwandelt in mehr oder weniger nützliche Gegenstände. Ja. Ja, das war gar nichts. Das sah zum einen total schrecklich aus. Heute finde ich es komischerweise wieder ein bisschen, hat es eine gewisse wieder charmant irgendwie, aber damals fand ich es nicht gut und die Musik ist unerträglich. Unerträglich, wobei die Titelmelodie ein wenig an Indiana Jones erinnert oder auch der Titelbildschirm, aber... David Crane hieß der Mensch, der das ist auch bekannt in der Musikszene. Ja. Ja, das war nicht gut. Ja, möchte ich dir nur beipflichten. Der Boy and His Blob, ein Spiel, das ich auch gespielt habe und das hat damals wohl meine Kreativitätsgrenzen übersprungen, denn ich hatte auch nur dann Spaß, den Blob mit ein paar Bonbons zu füttern, die ihn dann in ein Trampolin oder eine Rakete verwandelt haben. Und Das war's. Ich kam auch nicht wirklich weit. Wenn ich mir heute anschaue, dass man das Spiel innerhalb von 5 Minuten spielen kann. Nicht mal. Naja. Gewusst wie. Gewusst wie. So sieht es nämlich aus. Ja, aber um mich kurz zu korrigieren, natürlich möchte ich sagen, dass für mich Weihnachten und Spiele zusammenpassen wie nichts auf dieser Welt. Denn was sind in einer Art bessere Geschenke für Kinder und auch für videospielbegeisterte Freunde als Videospiele natürlich. Und in der Weihnachtszeit, nicht umsonst erscheinen die neuen Konsolen zur Weihnachtszeit, das Weihnachtsgeschäft, gerade in der Branche das gewinnträchtigste, nicht von ungefähr. Und ich selber verschenke dieses Jahr auch Spiele zu Weihnachten. Ich hoffe, dass ich welche erhalten werde. Also von daher, das passt einfach zusammen. Gerade auch in der vorweihnachtlichen Zeit und zur Weihnachtszeit am Tag die Spiele zu spielen und sich darauf einzustimmen in der besonderen Atmosphäre. Was spielt ihr am liebsten so in der Zeit? Gibt es da irgendwie andere Spielgewohnheiten, die ihr feststellt, wenn ihr so das Jahr betrachtet? Im Vergleich? Also ich für mich kann ich nur sagen, dass ich da so Simulationen, Aufbau, Strategie spiele, gerne spiele, weil ich ja gerade in der Winterzeit, Weihnachtszeit, also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Weihnachten beziehen, aber in der Winterzeit hat man dann weniger das Gefühl, dass man draußen irgendwas verpassen könnte. Und solche Spiele, die beanspruchen ja auch sehr viel Zeit und man, ja, und das wäre so das einzige, ja, oder das wäre so für mich so das Genre, dass ich jetzt vielleicht mehr noch ja, in der Winterzeit spiele. Wobei ich, als ich mir darüber über dieses Thema Gedanken gemacht habe, ansonsten noch nicht wirklich irgendwelche Momente oder so für mich feststellen konnte. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Konsolen. Diesbezüglich habe ich auch keine solchen von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Keine herzergreifende Auspackgeschichte. Nein, leider nicht. Traurig. Ich kann nur an meinen Amiga erinnern. Das war für mich das Größte. Also den zu erhalten, das vergesse ich mein Lebtag nicht. Tja. Ja, wie gesagt, zu dem Thema kann ich sagen, dass mein Spielverhalten sich nicht wirklich ändert. Nun vielleicht die Wahrnehmung, wie ich spiele. Einfach, dass der dunklen Jahreszeit, man sich zu Hause generell gemütlicher macht, die Lichter, ob es Kerzen sind oder elektronische Lampen, Lichterketten, die Atmosphäre, die Stimmung in seinen eigenen vier Wänden ist eine andere und ich nehme dann Spiele, die ich gerne spiele, Rollenspiele zum Beispiel, japanischer Prägung, gleich anders wahr und es macht mir viel mehr Spaß, wenn man sich auch länger damit beschäftigt, intensiver und das ist für mich halt eine besondere Atmosphäre, die sich aufbaut. Ich spiele sehr, sehr gerne zur Weihnachtszeit Final Fantasy VII immer wieder gerne, weil das auch ein Weihnachtsgeschenk seiner Zeit war. Ich habe es quasi unter Lichterketten das erste Mal ausgepackt und gespielt. Und gleiches gilt für Suikoden, was ich eigentlich auch nur unter diesen Voraussetzungen spiele. Selbst im Sommer, wenn ich es mal raushole und spiele, dann wird der Raum abgedunkelt, mit Kerzen erleuchtet und ein bisschen versucht, die gemütliche Atmosphäre hervorzuholen. Und ja, das ist einfach das Feeling, was dann diese Zeit umschwebt und was das Ganze dann noch ein Stückchen schöner macht und was vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Kind in einen weckt und einen noch nostalgischer werden lässt. Aus meiner Sicht. Ja, da schließe ich mich an. Was ich wohl bemerkt habe zudem noch, ist, dass sich meine Spielgewohnheit dahingehend so ein bisschen verändert, dass ich diesen Leistungsgedanken nicht mehr haben möchte. Also ich suche mir gezielt Spiele, wo ich weiß, da habe ich keine spielerische Herausforderung, sondern kann mich ganz dem Spiel widmen. Das beste super Beispiel wäre die Fable-Reihe, wo man ja wirklich Rollenspiel-Light geboten bekommt und wo ich mich da in der Welt verlieren kann, wo ich mir meine eigene Geschichte so ein bisschen erspielen kann und meinen Charakter verschönern kann. Ja, woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird und gerne wieder schön sein würde. Und alles wieder, ne, diese Aufregung im Spiel will man nicht mehr so haben. Nein, das ist so das, was ich an mir feststelle. Wo du Final Fantasy VII erwähnst, da fällt mir auch noch eine kleine Weihnachtsgeschichte zu ein, beziehungsweise ich habe es ja auch zu Weihnachten bekommen und vermutlich im selben Jahr wie du, weil sich das so gehypt hat gegenseitig. Weil wir uns so gehypt haben. Wer es damals nicht hatte, der war out. Out. Out. Das war out, als, Outsider. Die Jahre vorher keine Jojo auf dem Pausenhof hatte, da war man auch out. Da brauchte man sich gar nicht erst blicken lassen. Und jeder lief mit dem Spiel in der Tasche rum. Anschließend, was Final Fantasy. Ja, jedenfalls habe ich meiner Mutter das Spiel genannt und irgendwie hat die wohl Resident Evil, den Director's Cut, gekauft. Das habe ich dann durch einen Zufall herausgefunden, weil ich irgendwie sagte, oh, ich war ein merkwürdiges Kind, das immer gesagt hat, oh, Mama, ich freue mich so auf Weihnachten und dieses weiße Spiel, so muss das irgendwie gewesen sein. Also ich muss ihr das Spiel beschrieben haben, sodass sie dachte, dass sie gewusst hat, Moment mal, das ist aber nicht das Spiel, was ich da im Regal habe. Also meine Mutter hat sich nie für Spiele interessiert, deswegen hat mich das sehr gewundert. Ich muss wohl irgendwann mal den Titel fallen haben lassen und sie hat dann echt das falsche Spiel geholt und kam dann auch an und hat es mir gezeigt. Ist es, du meinst doch das? Und ja, dann habe ich gesagt, das ist es nicht. Und glücklicherweise konnte sie es umtauschen und ich hatte dann Final Fantasy dann doch auch unter dem Weihnachtsbaum liegen. Gott sei Dank, ja. Das wäre tragisch gewesen. Ein ähnlicher Vorfall hat mich auch nach Final Fantasy gebracht. Das ist sehr interessant, wie man da rankam. Ich hatte damals auch meine PlayStation relativ neu, mehr oder weniger. Und Final Fantasy und Rollenspiele im Allgemeinen, die haben mich nicht so wirklich angesprochen. Ich hatte da auch die Berichterstattung gesehen, hatte mich gewundert, dass man Videospielwerbung im Fernsehen sieht, die damals ja wirklich auch rauskam. Aber naja. Und ich hatte damals einen besten Kameraden, nennen wir ihn einfach mal Fred Attack. Und der wollte dieses Spiel auch unbedingt haben. Der war auch ein ganz großer Videospiel-Enthusiast. Und hatte das Spiel natürlich dann auch auf dem Schirm und wollte das haben. Und bekam es auch zu Weihnachten und hat Wochen vorher schon gewusst, es ist versteckt bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Oho. Oh ja, dort hat er es gefunden, entdeckt und immer, wenn die Eltern außer Haus waren, geholt und schon gespielt, schon lange vor Weihnachten. Und dann war ich mal eines Tages bei ihm und das hat mich auch schwer beeindruckt, dieses Spiel, diese Optik, dieses Ganze drumherum, das kannte ich ja gar nicht, wie ich auch schon bei unserem Final Fantasy Podcast selbst erwähnt hatte. Ganz fantastisch und dann musste ich das natürlich auch haben zu Weihnachten und habe es dann noch auf den Wunschzettel unterbringen können und entsprechend dann auch glücklicherweise neu erhalten und ja, dann ging es los. Schön. Zufälle. Naja. Ansonsten, wenn ich mir überlege, was ich so für Spiele bekommen habe, da fällt mir gar nicht so viel ein, muss ich sagen. Also zumindest in den Kindheitsjahren. Das letzte, was ich so von meinen Eltern dann auch bekommen habe, war Tomb Raider 4. Und da habe ich so gut wie keine Erinnerung mehr dran. Was vielleicht nicht das Allerschlechteste ist, wenn ich an die Tomb Raider-Reihe denke. Ich weiß nicht, also ich glaube, die 4 war noch okay. Wobei ich selber kein großer Freund der Tomb Raider-Spiele bin. Das verhält sich ähnlich wie bei den neueren Batman-Spielen. ja, ich glaube durchaus, dass Tomb Raider sehr viel Spaß macht, weil die ersten Teile auch gut sein sollen. Ich habe es selber auch gespielt, ich wollte sie unbedingt spielen, was aber dann eher dem Lara Croft-Boom geschuldet war, glaube ich, und meiner Pubertät, aber ansonsten hat mich das nicht wirklich gereizt. Aber für mich verbindet Tomb Raider tatsächlich auch ein wenig dieses weihnachtliche Feeling, aber das liegt vermutlich eher daran, weil ich mit der PlayStation 1 auch viele Weihnachtsempfindungen habe. Und wenn ein Spiel für die PlayStation 1 steht, neben Final Fantasy und Resident Evil, ist es vielleicht wirklich auch Tomb Raider für mich. Ohne das jemand selber besessen zu haben. Naja. Ja. Nur ist es aber auch so, dass dann im Laufe der Jahre die Erinnerungen an gewisse Spiele und was man Spiele verschwimmen, weil es ist dann einfach so gewesen, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Spiele zur Weihnachtszeit einfach ein absolut gängiges Geschenk geworden sind und man nicht nur eins oder zwei bekommen hat, sondern man hat ja dann auch, wie wir vielleicht schon erwähnt haben, die Zeit darauf auch ein wenig ausgerichtet und vielleicht intensiver gespielt und auch mehr Spiele bekommen und sich auch vielleicht selber mehrere Spiele geholt zu der Zeit und das macht es schwierig, aber man könnte dann doch den Dezember und die Weihnachtszeit als den Spielemonat generell bezeichnen. Also. Ja, ich mach es auch so. Also ich gucke auch ganz gezielt, welche Spiele ich in der Winter-Weihnachtszeit spielen werde. Und ich erwähne es, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal. Batman Arkham Origins wird gespielt. Und ich bin gespannt, wie es ist. Ich auch. Ja. Mir fällt gerade noch ein, wir haben beide 16-Bit-Malo, ein Spiel gespielt, was ja wirklich direkt mit Weihnachten zu tun hat, auch von der Thematik her, was wir beide unheimlich gehypt haben früher. Ja, ich erinnere mich an der Phase, wo wir auch beide die Weihnachtszeit unheimlich gehypt haben. Weißt du, von welchem Spiel ich spreche? Ja, ich spreche von einer Versoftung einer Lizenz, die in den seltensten Fällen gelungen ist, aber in dem Fall muss man sagen, das ist doch eindeutig besser ist als die Lizenz, auf der es basiert, also auf dem Film, auf dem es basiert. Die Rede ist von der Videospielversoftung des Filmes Der Grinch mit Jim Carrey. Ja. Den Film, den ich abgrundtief hasse. Ich bin ein Freund von Jim Carrey und seinem Schaffen, seinem künstlerischen Werdegang, aber Der Grinch ist ein unangenehmer Film. Ist ein sehr unangenehmer Film. Ja. Ich mag das Thema Weihnachten, ich mag Jim Carrey, aber das passte leider in keinster Art und Weise zusammen. Ja, und das Spiel ist ein Action-Adventure, so wie viele Titel der PlayStation 1 damals gewesen sind, und die waren häufig nicht so gut. Also mal abgesehen von Tomb Raider gab es echt wenig gute Action-Adventure-Spiele, die so funktioniert haben, also dass man auch springen konnte und mit Gadgets. Das Spiel ist echt schmies. Kann man nur schmies, mies, wirklich, ich hab mir nochmal Gameplay-Videos dazu angeguckt, und klar, Spiele, gerade 3D-Optik altert ja wirklich schneller als eine gute 2D-Optik. Ja, vor allem die erste Generation dieser Spiele ist, ja, aber es sieht echt grottig aus, und ich kann gar nicht verstehen, dass wir das überhaupt länger als 5 Minuten gespielt haben. Wir hatten doch sonst nichts. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Also, wenn ihr euch mal ärgern wollt, Der Grinch für die PS1 ist da eure Adresse. Richtig. Der Film vielleicht noch viel mehr. Ja. Erst im Film. Nicht. Erst im Film, dann das Spiel. Genau, Weihnachten ist gelaufen. An dieser Stelle beenden wir unsere Talkrunde, und ich übergebe das Wort an den 16-Bit-Malo in seiner Rubrik Back to Bit. Ja, es heißt wieder Back to Bit. Und auch diesmal geht die Reise nicht allzu weit zurück in die Bit-Region, sondern wir stoppen bei der Zahl 16, also beim Super Nintendo. Nichtsdestotrotz lohnt es sich vielleicht bei diesem Spiel, über das ich sprechen möchte, dann doch nochmal einen kurzen Schritt nach vorne zu machen, denn die Ursprünge dieser Serie, die gab es auf dem guten alten NES. Und die Rede ist von Contra und in Europa besser bekannt unter dem Namen Protector. Ein berühmt-berüchtigtes Actionspiel, Run and Gun sagt man ja dazu so schön, und genau das trifft das eigentlich auch auf den Punkt. Man rennt und schießt, und das ohne Unterlass eigentlich. Man kann den Finger auf dem Schießknopf lassen, man braucht ihn sowieso die ganze Zeit. Das Prinzip des Spiels ist somit recht schnell umrissen. Jump-Run-Anlagen wechseln sich mit Ballerpassagen ab oder gehen Hand in Hand, und ja, das Ganze nahm quasi seinen Ursprung auf dem Nintendo 1987 mit Contra 1, Protector 1. Ja, warum Contra und Protector? Das ist eigentlich ganz einfach. Contra, der Originaltitel in den Staaten und auch in, ja, ob es in Japan so hieß, ich sag mal einfach ist ja, ist auch eigentlich nicht ganz so interessant. Protector in Deutschland und in den PAL-Regionen, weil die Zensur mal wieder eine Rolle spielte, denn in der Originalversion waren die beiden Protagonisten des Spiels Menschen, und die Feinde waren humanoide Lebensformen, die halt Menschen ähnelten. Waren es teilweise Menschen, eigentlich waren es Außerirdische, aber auch das wurde zum Teil in der PAL-Version geändert. Und um dem Ganzen halt den entsprechenden Touch zu geben, auch im Titel, hieß das Ganze dann Probotector, damit klar war, aha, Roboter. Probotector, Roboter. Klingt jetzt nicht ganz so ähnlich, aber mir war als Kind klar, das müssen Roboter sein. Und so war es auch. Ein wenig schade halt in dem Zusammenhang, denn die Namen der Helden, die vom Stereotyp her ganz klar dem John Rambo oder dem Helden in dem Predator-Film, wie hieß die Figur nochmal damals von Arnold Schwarzenegger? Auch. Dass ich das nicht weiß, da muss ich mich schon gleich verschämen. Aber dabei gibt es Show Notes. Ja. Der klare klassische Actionheld, aufgepumpte Muskeln, Stirnband und Tanktop und ab mit der Pumpgun durch die Wildnis. Ja, und entsprechend auch die Namen Bill und Lance. Und bei dem Titel, über das ich reden möchte, dem Contra 3, beziehungsweise Super Protector, The Alien Rebels in Europa, hießen die Helden dann Jimbo und Sully. In Europa hießen diese Protagonisten dann entsprechend RD-008 und RC-011. Oh je. Ja, große Identifikation möglich. Eigentlich waren es dann auch nur der graue Roboter und der pinke Roboter. Und ja, hat aber dem ganzen Spielspaß keinen großen Abbruch getan. Und wenn man ehrlich ist, Roboter waren man als, kann man als Kinder ja auch eigentlich viel cooler als irgendwelche Action-Muskel-Heinis. Du vielleicht. Ja, ich vielleicht. Naja, kommen wir also zu Contra, Protector, The Alien Rebels. Erschien 1992, also relativ früh in der Lebensspanne des Super Nintendos. Was man dem Spiel aber auf keinen Fall ansieht. Die Grafik opulent für die 16-Bit-Ära. Also lebendige Farben, Hintergründe detailliert, die Spielfiguren groß und mit vielen Details versehen. Also ganz fantastisch. Die Explosion, die Nebeneffekte, alles wunderbar. Der Sound wummerte in seine ganzen Super Nintendo Gloria aus den Boxen. Also der 16-Bit-Chip-Sound, schon mehrfach positiv erwähnt. Und bei Protector gerade nochmal eine Stufe. Also da lohnt es sich schon fast mit Kopfhörern zu spielen, denn Soundtrack super, Soundeffekte super. Ich bin begeistert, auch heute noch. Also ein Brett. Ein Brett von einer Videospielkomposition, das kann man mal sagen. Brett ist ein gutes Stichwort, denn Brett hart ist auch das Spiel. Oh yeah. Ich habe lange gebraucht, viele, viele Jahre. Ich möchte sogar fast sagen, es sind jetzt über 20 Jahre, habe ich an diesem Spiel gespielt. Ich habe es auch recht früh bekommen. Und es ist nicht lange her, dass ich es endlich geschafft habe, durchzuspielen. Denn wie es sich quasi gehört für Spiele dieser Art, man sieht das Richtige, das Good Ending, wie man heutzutage so schön sagt, erst beim Durchspielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Spielt man auf Easy durch, heißt es, gut gemacht, aber please try a more difficult quest. Gesagt, getan, normal durchgespielt. Man kriegt einen neuen Bildschirm mit ein bisschen mehr Sternen drauf, sieht schön aus. Und trotzdem heißt es, bitte nochmal auf den nächsten Grad durchspielen. Und ja, der nächste Grad hat mich dann 20 Jahre meines Lebens gekostet. Knüppelhart, ein Treffer eines gegnerischen Projektils, ein Treffer einer gegnerischen Figur reicht aus, um das Leben zu verlieren. Knifflige Jump'n'Run-Passagen, Hindernisparcours und des Weiteren machten es dann doch sehr, sehr schwer für mich, dieses Spiel durchzuspielen, bis ich es dann geschafft habe, was mich zutiefst befriedigt hat, noch viel tiefer als es bei Ghouls and Ghosts war, was ich neulich ja dann auch erledigen konnte. Ja, das Spiel, wie schon erwähnt, Run and Gun, schwierig, aber auf dem Super Nintendo natürlich mit dem extra Twist. Und dieser Twist heißt Mode 7. Der berühmt-berüchtigte 3D-Gimmick, möchte ich es mal nennen, was das Nintendo ja bei vielen Spielen eingebaut hat, hielt dann auch natürlich bei Protector seinen Einzug. Es gab diverse Levels, die man mit der Draufsicht bestreiten musste, die sich dann auch frei rotierbar gestaltete. Man konnte die Kamera quasi um 360 Grad drehen. Natürlich nur ein optischer Trick des Nintendos, keine wahre 3D-Grafik, aber sah ganz interessant aus und lockerte das Spiel auch dann durchaus auf. Das Spiel hat auch nur, wenn ich mich nicht wirklich täusche jetzt gerade, aber auch nur 7 Level. Das klingt wenig und es ist auch wenig, man weiß, wie es geht. Man kann recht schnell durchspielen, wenn es halt nicht so ein Brett schwer wäre. Nur die Levels sind halt alle interessant aufgelockert. Man hat 3 Levels, sage ich mal, nach dem üblichen Schema. Man läuft von rechts nach links, schießt alles um, was sich in den Weg stellt. Dann wiederum 2 von den gerade erwähnten Mode 7 Level von oben. Und dann ein Level, das man auf einem Motorrad bestreitet, was ich damals fantastisch fand und auch heute noch. Und den zweiten Teil des Levels dann klimmend an einer Rakete, die auf ein feindliches Flugschiff zusteuert. Eine ganz große Aktion. Man hangelt quasi von Rakete zu Rakete und schießt, während man in der Rakete hängt, noch auf dieses Raumschiff. Großartige Szene. Ja, die Atmosphäre des Spiels ist postapokalyptisch. Aliens haben die Erde überrannt, mal wieder, im fernen Jahre 2600. Was mal wirklich ein fernes Jahr ist für einen Nintendo-Titel. Und entsprechend muss man durch diese von den Aliens überrannte Erde sich kämpfen in das Alien, die Alien-Zentrale und das Mother Brain quasi besiegen. Und die Welt ist gespickt mit zahlreichen Anekdoten und Hinweisen auf altbekannte Action- und Science-Fiction-Filme. Und gerade die letzte Welt, wer da nicht direkt an die Alien-Reihe denkt und auch teilweise die Gegner sieht, der hat Alien vermutlich noch nicht gesehen. Ja, interessant auch für Nostalgiker unter den Contra-Protector-Fans. Man findet viele Gegner und auch Levelabschnitte aus Contra 1 und Contra 2 in Contra 3. Ich behalte einfach jetzt den Namen Contra und wechsle immer den Protektor. Behält man dabei. Das teilweise Contra 3 wirkt wie ein Remake der ersten beiden Titel, was man sowohl beim Sound als auch bei den Gegnern als auch halt bei den Levels merkt. Immer mit einem neuen interessanten Twist. Und das macht es interessant und das macht es aber auch so ein wenig, wie sagt man, damit wird die Kontinuität der Serie auch gewahrt, denn man merkt, dass es aufeinander aufbaut und das ist sehr schön. Zum Schluss noch ein kleiner Fun-Fact. Der berühmt-berüchtigte Konami-Code, den Konami damals bei einigen Spielen eingebaut hat, ein Code, der immer gleich war und der dafür sorgte, dass man viele, viele Leben bekam. Ich weiß jetzt nicht gerade auswendig, wie er geht, ist eigentlich auch ein Klassiker. Man gab den Code ein und erhielt diesen befriedigenden Jingle und man wusste, man startet das Spiel mit 30 Leben. Gerade bei Contra ein Segen. Ja, bis dann Contra 3 kam und Konami dachte, den Code schaffen wir mal ab für Europäer und Amerikaner. Die Japaner durften diesen Code behalten. Ja. Die sogenannten Hardcore-Gamer der Japaner behalten also den Konami-Code, wohingegen wir Super Mario 2 Doki Doki Loser im Rest der Welt quasi mit dem harten Mode ausgehen müssen. Das ist schon ein wenig frustrierend gewesen. Naja, soviel zu Contra 3. Einem meiner absoluten Lieblingsspiele für den Nintendo. Vielleicht sogar meine Lieblingsspiele überhaupt. Denn kein anderes Spiel habe ich 20 Jahre mit Abstrichen investiert. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wieso 20 Jahre? Also wieso, wenn das jetzt 7 Level hat und das sind jetzt 3 Schwierigkeitsstufen und du hast jetzt alle 3 durchgespielt, wieso 20 Jahre? Weil ich das Spiel zwischendurch auch für 10 Jahre in die Ecke gelegt habe und erst mal wieder an meiner Schmerztoleranz arbeiten musste. Jetzt wurde nachgebohrt. Ja, das ist schon richtig. Ich habe es als junger Knabe nicht geschafft und dann habe ich zwischenzeitlich mal kein Nintendo mehr zu Hause gehabt. Das ist ja ein Skandal eigentlich ist. Und irgendwann dann doch wieder organisiert und dann gespielt und es wurde ja nicht leichter und ja, also ohne jetzt, das soll nicht böse klingen, aber jemand, der fragt, warum man das Spiel denn nicht so schnell durchspielt, der hat es noch nicht gespielt, dann ist es wirklich... Das ist richtig. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist halt auch ein Trademark der Serie, die bis heute noch aktiv ist. Es gibt weiterhin Contra-Titel, die inzwischen auch wirklich auch in Deutschland dann Contra heißen. Und die werden nicht leichter. Also ich glaube, die werden sogar noch schwerer. Ich weiß nicht, ob... ich bin mir sicher, dass Contra 3, also Protector, nicht das schwerste Spiel der Serie ist, aber... Für mich jedenfalls das Motivierendste, denn ich habe es bis zum Ende nicht aufgehört und aufgegeben und ja. Das lassen wir mal so im Raum stehen und schließen die Retro-Ecke. Die Sendung nähert sich dem Ende. Aber noch nicht ganz, denn wir haben unser schönes Groovy. Groovy ist wieder mit dabei. Unser Zufallsgenerator der Spiele, mit dem wir ein beliebiges, zufälliges Spiel aufzeigen und wir unterhalten uns darüber. Fans der Serie werden sich freuen. Ich werde Kathi als erstes das Board geben und du schaffelst hier ein bisschen rum. Aktiviere den Zufallsgenerator. Aktiviere den Zufallsgenerator jetzt. Und McMalo, du sagst 16-Bit-Malo. Nenn mich, wie du möchtest. Und 16-Bit-Malo, du sagst bitte Stopp. Stopp. Pac-Man. Der Klassiker. Es steht da für der ganz, ach, sogar das Arcade-Spiel Pac-Man. Ja, was soll man zu Pac-Man sagen, was hier schon gesagt worden ist? Ich glaube, kein Spiel wurde auf mehrere Konsolen so oft umgesetzt wie Pac-Man. Es gibt von keinem Spiel, was identisch ist, so viele verschiedene schlechte als auch gute Versionen. Das ist wirklich wahrhaft erstaunlich. Also Mrs. Pac-Man gab es auch noch, fällt mir gerade noch mal so ein. Ja, wobei das Original Mrs. Pac-Man ja eigentlich auch nur Pac-Man war mit einer Schleife auf dem Kopf. Das ist Mrs. Pac-Man. Das ist absolut legitim. Ja. Aber wir haben genug über Pac-Man gesagt, glaube ich. Ich denke auch. Du bist dran. Ja. Stopp. Ja, gut. Ich möchte nicht sagen, dass mein Finger nicht unabsichtlich da gelandet ist, aber... Contra? Contra? Ja, das. Was gibt es zu Contra? Bitte spult 5 Minuten zurück. Und dann 15 Minuten zurück. Und dann hört euch das nochmal an. Vielleicht wechsle ich mal kurz die Seite. Stopp. Mega Man 2. Oh, toll. Nun ja, tatsächlich klafft in meiner Erinnerung eine Lücke zwischen Mega Man 1 und Mega Man 3. In meiner auch. Die nennt sich Mega Man 2. Deswegen kann ich speziell zu Mega Man 2 nicht viel sagen. Mega Man Reihe im Allgemeinen. Auch wenn ich mich jetzt als Noob oute. Moment, Mega Man 2 hast du doch da, ne? Ja. Ist Mega Man 2 nicht das, wo man diesen Bubble-Gegner hat und den Gegner mit den Blättern? Hat man nicht immer einen Bubble-Gegner oder einen mit den Blättern? Nein. Ich bin gerade am Überlegen. Oder war das der dritte? Ich weiß ich nicht. Ich werde das eruieren. Nachträglich. Ja, Mega Man 2 hat natürlich auch mit der wunderbaren Tradition damals noch aufrechterhalten, auf dem Cover eine absolut schräge Version von Mega Man zu veröffentlichen. Ein Typ in einem Latex-Spandex-Anzug und Helm, der der Spielfigur in keinster Weise ähnelt, wirkt eher wie auf einem trashigen Science-Fiction-Roman, aber heutzutage absoluter Kult. Die inzwischen neu erschienenen Teile für die PlayStation 3, Mega Man 9 und Mega Man 10, haben ja dann auch wieder entsprechend der alten Tradition genau solche Titel. Ja. Sehr cool. Ja, Mega Man 2, was kann man sagen, was wir nicht gerade schon gesagt haben, nämlich, dass wir nichts Spezielles darüber sagen können. Tja. Schönes Spiel. Schönes Spiel, Mega Man, eigentlich auch im Original heißt er Rocket Man. Und immer wieder gut. Immer wieder gut und wie gesagt, interessant auch, dass Capcom halt die Serie heute noch belebt und noch in dem alten 8-Bit-Stil das weiterführt. Sehr cool, kommt sehr gut an und ja, und was ich hier gerade übrigens sehe, was ich interessant finde, Mega Man 2 auch erhältlich auf dem iPhone. Also wer es noch nicht hat, könnte sich das dann auch mobil zulegen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dieses Spiel, was sicherlich nicht auch unwesentlich leichter ist als Protector, auf einem iPhone zu spielen, könnte sehr teuer werden, wenn man frustbewältigend sein iPhone aus den Händen wirft. Ja. Gut. Machen wir eine kurze Runde, vielleicht können wir dann noch mal eine mehr machen. Zack, zack. Jetzt musst du sagst jetzt Stopp, aber vorher werde ich noch mal auf Seite 18 gehen. Okay. Paperboy für alle Systeme. Auf iPhone? Bestimmt. Steht hier nicht explizit. Dann nein, es handelt sich tatsächlich um Paperboy aus dem Jahre 1984. Wurde bei Groovy mit 3 Sternen bewertet. 3 von 5 Sternen. Das ist mal. Es ist ein Spieleklassiker. Es ist ein Klassiker, was nicht unbedingt heißt, dass es auch ein gutes Spiel sein muss. Meine erste Paperboy-Version hatte ich tatsächlich auch auf dem C64. Was soll man dazu sagen? Es lässt sich eh nicht leicht und simpel erklären wie Pac-Man. Eben, es hat eine ganz simple Spielmechanik. Bisher, aber wohl sie da schon ein wenig komplexer ist. Ich hatte neulich noch mal ein Let's Play, das ist ein bisschen nicht übertrieben, aber ein Video davon vom Gameplay gesehen und mich erinnert, dass es am Ende der Paperboy-Tätigkeit, also dem Austragen der Zeitung, noch ein BMX-Parcours gab am Ende der Welten. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, tatsächlich gab es das und naja, ich fand das Spiel damals recht knifflig und ich war ein ungeduldiger Knirps und es war nicht ganz so meins, aber ich fand es immer wieder befriedigend, wenn ich es dann doch gut hingekriegt habe. Paperboy war eins der Spiele, die in aller Munde waren irgendwie. Also jeder fand das irgendwie cool und toll. Gerade meine älteren Einflüsse haben das so als Präferenz für ein gutes Spiel genannt, aus heutiger Sicht wirklich amüsant. Ja, darum schwingt da doch etwas Nostalgie mit, wenn ich dieses Paperboy-Cover sehe. Aber gut, wir machen weiter. Du bist dran, Kati. Und stopp. Go. Golden Axe. Golden Axe, das super ist geil. Ein großartiges Spiel. Tatsächlich habe ich meine ersten Golden Axe-Erfahrungen gemacht in Spanien. In Spanien war es damals so, dass man im Gegensatz zu Deutschland die Arcade-Hallen besuchen konnte und nicht arm wurde, wenn man gespielt hat. Und ich war damals mit meinem Vater und mit meinem Cousin in einem Ort, der hieß Salau, Salou, ich weiß es nicht. Und Strand und Meer, das war für mich als kleinen, bebrillten Potschnittjungen nicht so interessant wie die örtliche Arcade-Halle. Und zum einen habe ich dort natürlich auch Street Fighter gespielt, zum anderen aber auch dieses Spiel mit diesen Barbaren, diesen Zwergen, dieser Amazone. Und das fand ich absolut fantastisch. Ich meine, die Grafik damals bahnbrechend für mich als NES-erprobtem kleinen Jungen. Einfach fantastisch. Ich war auch damals schon durchaus Fantasy angetan und dieses Spiel in klassischer 2D-Prügler-Manier wird ja da durchaus mit bedient und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Welten waren originell, es passierte viel. Wie schon erwähnt, die Grafik damals beeindruckend, großartiger Look. Macht Spaß, wurde neulich auch geremaked und kann ich heute auch noch immer wieder gut spielen. Doch, ich habe es auch für das Master System gespielt und fand es ähnlich toll. Weiter geht's mit dem 16-Bit-Malo. Machen wir nochmal. Stopp. Da könnt ihr vielleicht was zu sagen, ich nicht. Thief, Deadly Shadows. Ja, habe ich damals für den PC gespielt und hatte nur eine Demo davon. Die habe ich immer wieder gespielt, fand ich fantastisch. Man konnte ja damals, oder kann in der Reihe ja diverse Pfeile benutzen, um die Gegner ja auszuschalten, ohne sie zu verletzen. Oder man kann die Umgebung damit manipulieren, mit diesen Moospfeilen und so. Also das war, fand ich sehr düster damals, unheimlich schon fast, weil man sich durch diese dunklen Gänge schleichen musste und aufregend, weil man nicht entdeckt werden konnte. Heute kann ich damit nichts mehr anfangen. Schleichen ist echt nicht mein Ding. Es hat mich generell nie wirklich gereizt, dieses Spiel, einfach weil, was man ja hoch anrechnen muss, dieser ganze Stealth-Aspekt ja sehr, sehr wichtig war in diesem Spiel. Das war kein Spiel, wo man überlegen konnte, ob man das so machen möchte, sondern man war genötigt und man wurde auch belohnt dafür, dass man das dann wirklich entsprechend der Rolle als Thief quasi durchzieht. Ja, ja. Und, aber das war nicht für mich. Ich war mehr für Contra und Daumen drauf auf den Ballerknopf und durch. So spiele ich auch heute noch gerne. Ja, grafisch hat es damals einen ziemlich gravierenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ich fand, das war super. Hab ich vorher nie gesehen, die solche Grafik. Danach schon wieder. Interessant. Ja. Machen wir weiter. Einen haben wir noch drin. Stopp. Primal Rage. Primal Rage. Du hast es gehabt. Ich habe es immer noch. Oder du hast es noch, ja. Ja, was soll ich sagen? Dinosaurier, die sich einen Mortal Kombat liefern, einen tödlichen Kampf bis zum Ende. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Spiel hat einen super schlechten Ruf. Die Arcade-Version war, glaube ich, relativ populär, aber der PlayStation-Port, den hast du. Das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, ich habe dieses Spiel ja und es wird genau das bedient, was man erwartet. Dinosaurier, die sich verprügeln, die sich mag es kaum auszudrücken, was diese Dinosaurier sich antun können, aber es geht über die Grenze des guten Geschmacks hinaus. Also der Gore-Faktor ist in der Tat. Ja, der Gore-Faktor ist natürlich hoch. Man hat Finishing Moves, man kann Leben wieder auffüllen während des Kampfes, indem man seine Untertanen, also Menschen, die einen anbeten, verspeist. Ein interessanter Aspekt. Nur diese Finishing Moves sind noch absurder auszuführen als im Mortal Kombat, teilweise unmöglich. Jeder Finishing Move, wo man nach oben drücken muss, mitten während der Kombination, ist für mich Schwachsinn, weil man springt, wenn man nach oben drückt. Aber egal. An sich, das Spiel war unterhaltsam, es hat Spaß gemacht. Kurzzeitig. Habe es jetzt auch schon die letzten 15 Jahre, glaube ich, nicht mehr hervorgeholt, aber ich bereue nicht, es zu haben und gespielt zu haben und ich glaube, dass wenn man mal kurzzeitig ein bisschen Spaß haben möchte mit Dinosauriern, die sich verprügeln und literweise Blut spritzen und ähnliche Körperflüssigkeiten ausscheiden, dann. Also ihr Perverslinge, ja. Greift zu. Rage. Ja. Zu guter Letzt eine kleine Runde. Was spielt ihr denn gerade? Fangen wir mit dir an, Kathi. Was spielst du zurzeit? Also ich bin seit einem halben Jahr in dem MMO Guild Wars 2 dran. Und das hält mich eigentlich immer noch an, ja, im Bann. Und neu habe ich mit Fest begonnen. Eine Indie-Perle. Eine Indie-Perle. Ja, Fisch. Guild Wars anscheinend, das ist der rote Faden bei Gastbeiträgen anscheinend. Texas Pat, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Genau. Ja, richtig. Du, jetzt, wo du es sagst. Ja. Grüße. Ja, schöne Grüße an Texas Pat. Nach Texas. Ja, 16-Bit. Mensch, was hast du gespielt? Ja, was habe ich gespielt oder was spiele ich? Ich spiele im Augenblick diverse Spiele, weil ich mich in diversen Launen befinde. Klingt komisch, aber ist eigentlich leicht zu erklären. Dann, nachdem ich FIFA 13 gespielt habe und es für grauenhaft befunden habe und entsprechend aussortieren muss aus meiner Sammlung, habe ich dann doch wieder der Reiz gepackt, Fußballspiele zu spielen auf dem Computer, auf der Konsole. Nun habe ich dann nicht mehr ganz so viele PlayStation 3 Titel, weil mich alle FIFAs in letzter Zeit sehr enttäuscht haben. Also kramte ich World Cup Striker für den Super Nintendo wieder hervor. Von der Firma Rage. Rage. Das hat mich schon früher fasziniert. Dieses Spiel ist rasant, fast schon chaotisch für ein Fußballspiel, wenn man früher wirklich nur die FIFA-Reihe gespielt hat, auch auf dem Nintendo. Ein actiongeladenes Fußballspektakel, was ich damals auch sehr, sehr toll fand, war der Editor-Modus, dass man sich alle Mannschaften frei namentlich gestalten konnte. Natürlich ein bisschen umständlich mit dem Controller die Namen einzugeben, aber hat dem Ganzen so ein bisschen Eigenständigkeit verpasst. Man konnte die in der Halle spielen, was sehr toll war, was dann nochmal den Chaotik-Faktor ins maximale Chaos, in Anarchie quasi auf den Platz getrieben hat. Ein beklopptes Spiel, lustig für zwischendurch und deswegen gerne mal wieder rausgeholt. Zum anderen hatte ich neulich wieder ganz große Lust auf God of War. Und um nicht mit Teil 3 anzufangen, weil es ja recht witzlos ist, da Teil 3 ja nahtlos in Teil 2 anschließt und ich das entsprechende den entsprechenden Klimax auch noch erleben wollte, muss man natürlich den zweiten Teil durchspielen. Ich möchte nicht spoilern, aber Teil 2 und Teil 3 muss man in einem Rutsch spielen, weil man kann nach dem zweiten Teil eigentlich auch nicht aufhören. Entsprechend den zweiten Teil habe ich jetzt wieder angefangen und es macht genauso viel Spaß. Der HD Remake für die PlayStation 3 sieht fantastisch aus. Es spielt sich fantastisch, ist einfach nach wie vor ein großartiges Spiel. Und genauso freue ich mich, bald durch zu sein und Teil 3 wieder anzufangen, was genauso großartig ist. Ja, und zu guter Letzt spiele ich gerade das Weihnachtsgeschenk an meine Mutter. Sie wird diesen Podcast sicherlich nicht hören, bevor der Heilige Abend andrückt. Deswegen kann ich ihr sagen, ich spiele zurzeit Breath of Fire 3, was ich ihr zu Weihnachten schenken werde, für die PlayStation 1. PlayStation 2 glücklicherweise noch abwärtskompatibel. Und Breath of Fire 3, für die Leute, die es nicht kennen, ein klassisches JRPG im Stile von älteren Final Fantasies. Macht einfach Spaß. Gute Optik für die PlayStation 1. Ein wenig angestaubt natürlich die 3D-Optik. Ein wenig umständlich auch die teilweise frei bewegbare Kamera, die das Geschehen gerade außerhalb der Kämpfe doch etwas verkompliziert. Sehr schwere Puzzleinlagen. Teilweise sehr knifflige Puzzleinlagen. Ich musste tatsächlich schon während meiner ersten 3-4 Stunden einmal nachschauen, weil ich an diesen blöden Lichterwächtern im Schloss nicht vorbeikam. Aber ansonsten macht es Spaß und ich glaube, die Story baut sich interessant auf und ich hoffe, dass ich noch genug Zeit haben werde, vor dem Heiligen Abend das selber durchzuspielen. Und ich kann rein gewissens sagen, dass meine Mutter sich damit durchaus amüsieren wird. Und nicht nur sie, sondern auch jeder, der ein wenig JRPG-affin ist, sollte das anchecken, wenn das nicht schon längst getan hat. Ja, Captain M. Ja, ich schwimme mit dem Mainstream und bewege mich auf hoher See mit Black Flag Assassin's Creed 4. Ist ein fantastisches Spiel. Kann man nicht genug loben. Niemals zuvor war Assassin's Creed so offen und da möchte ich aber gerne nochmal einen kleinen Kritikpunkt anbringen. Es wird ja gesagt, es ist eine komplett offene Spielwelt, das stimmt auch zum größten Teil. Allerdings gibt es dann große Städte, wo man doch Ladezeiten hat. Das fand ich anfangs echt ein bisschen störend. Aber da kann man schon drüber hinwegsehen. Aber ich finde schon, wenn man sagt Open World, nicht, dann sollte das auch offen sein. Im Sinne von barrierefrei. Ja, es ist offen. Ich kann das tatsächlich. Das ist sehr Haarspalterei. Nein, war ich tatsächlich ein bisschen pikiert. Aber das ist auch schon das Einzige, was ich im Spiel zu bemängeln habe. Ansonsten ist es ein hervorragendes Assassin's Creed. Das sage ich hier nochmal ausdrücklich, denn man ist ein Assassine irgendwie dann schon. Man hat die Mechanik der hervorigen Teile. Dazugekommen ist halt das hervorragende Element der Schifffahrt. Und gesungen werden. Einfach prima. Und ich bin gespannt, wohin die Serie sich dann jetzt bewegen wird. Das ist das eine, und das andere ist Starbound. Das habe ich eingangs ja schon in den News erwähnt habe. Da bin ich jetzt dabei, jeden Tag auf neue Updates zu warten und beobachte es wirklich mit gespanntem Blick, was jetzt so passiert. Mal sehen, was noch kommt. Ja, vielleicht noch ganz kurz im Abschluss spontan reingeworfen. Weihnachten steht ja vor der Tür. Zum Thema, was spielt ihr gerade? Vielleicht auch noch, was wünscht ihr euch gerade? Gibt es irgendwas, was zu Weihnachten, was ihr euch speziell wünschen würdet, wenn es Leute geben würde, die euch etwas schenken wollten? Ein Spiel, wo ihr sagt, das hätte ich gerne geschenkt zu Weihnachten, weil ich es mir vielleicht A, nicht selber kaufen würde oder B, einfach jetzt gerne hätte? Kathi? Das kommt jetzt so überraschend. Das hatte ich mir vorgestellt, aber... So spontan. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hätte mir Stardew Valley gewünscht und das kann mir niemand schenken, weil. Außer der Weihnachtsmann. Ja, vielleicht. Das wäre ein Spiel gewesen, auf das ich mich wirklich sehr gefreut hätte und von dem ich garantiert auch länger was gehabt hätte. Ich sag mal ganz provokant, ich würde mir GTA 5 für den PC wünschen. Ja, ich kann mich eigentlich auch relativ kurz fassen. Wenn ich mir noch einen PlayStation 3 Titel holen würde in nächster Zeit, dann wäre das vermutlich, wo ich auch gerade schon gesprochen habe, God of War Ascension. Habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß, er soll nicht so gut sein wie die ersten drei Teile, aber trotzdem gehört es einfach dazu. Und das wäre vielleicht der Titel, den ich zu Weihnachtszeit dann auch noch nachher spielen würde. Und mein geheimer Weihnachtswunsch. Vielleicht hört ihn jemand. Vielleicht hört ihn jemand. Ein Licht blitzt am Himmel. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich bei den Zuschauern, Hörern. Noch sind wir im Podcast. Ja. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und da werden wir uns sicherlich wieder hören und ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga!